3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. In knapp zwei Wochen finden die Bundestagswahlen statt und ja, viele stellen sich die Frage auch unter unseren Zuhörerinnen und unter Linken und Kommunistinnen, ob sie wählen gehen sollen, wen sie wählen gehen sollen oder ob Wahlen überhaupt was bringen im Kapitalismus, in diesem System. Und für uns war das ein guter Anlass, um mal eine Folge zu machen, wo wir dieser Frage und diesem Thema mal ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Wir haben ja bisher schon öfter mal über Wahlen gesprochen, auch über Bundestagswahlen, aber noch nie so richtig ausführlich. Und das wollen wir hier mal an der Stelle nachholen. Und dafür haben wir uns den werten Genossen und Freund Fabian Lehr eingeladen. Hallo Fabian und schön, dass du da bist. Hallo. Moin. Genau, hallo. Und Flo, du bist ja auch am Start, deswegen auch ein Hallo an dich. Hallo in die Runde, ja. Ja, glaubt man den Medien, dem Schulunterricht, Vorlesungen an der Uni oder bürgerlichen Politikern, dann sind ja die Bundestagswahlen das Heiligste, das Wichtigste und das Edelste in diesem Land. Und für viele gelten sie auch als Schicksalswahl. Wo das Volk die Möglichkeit hat, angeblich zu entscheiden, wie es in den nächsten Jahren wirklich weitergeht in diesem Land und wer sie regieren wird. Und in der Tat ist es ja so, dass in bürgerlichen Demokratien das es ja schon von anderen politischen Systemen unterscheidet, dass im Rahmen von Wahlen Parteien gewählt werden und Regierungen zustande kommen. Wie sollten Kommunistinnen eigentlich sich zu Wahlen verhalten? Oder warum ist es eigentlich so, dass in einem bürgerlichen Staat Wahlen stattfinden? Welche Funktionen haben sie? Und haben wir eigentlich wirklich eine Wahl in diesem System oder ist nicht alles einfach nur eine Riesenshow, Fabian? Also ich würde zunächst einmal etwas sagen zum Punkt, warum in einem bürgerlichen Staat überhaupt Wahlen stattfinden. Warum stellt die herrschende Klasse, warum stellt die Bourgeoisie eines bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaates sich alle 4 oder 5 Jahren Wahlen, statt einfach diktatorisch-autoritär in ihrem Sinne durchzuregieren? Der eine Teil der Antwort ist, werden wir später auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass es diese GSP-Strömung gibt, die die Demokratie definiert als die ideale Form bürgerlicher Herrschaft. Da ist auch teilweise was dran. Es hat sich in der historischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass zumindest in stabilen Perioden, in denen es keine massiven Klassenkämpfe gibt, die bürgerlich-parlamentarische Demokratie normalerweise die stabilste Form bürgerlicher Klassenherrschaft ist, weil sie ohne tatsächlich einen Sturz des Systems zu riskieren, ohne tatsächlich den Arbeiterinnen und Armen die Möglichkeit eines revolutionären Widerstandes zu geben, die Illusion von demokratischer Mitbestimmung, von Partizipation der Massen schürt. Man kann viel eher auch unpopuläre Maßnahmen durchsetzen in einem System, das zumindest formal den Schein erweckt, als könne die Masse der Bevölkerung, als können die Arbeiterinnen und Armen sowieso mitbestimmen. Der Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie ist viel subtiler, er ist viel weniger offenkundig als der Klassencharakter zum Beispiel des Ancien Regime oder der Klassencharakter einer faschistischen Diktatur wie im historischen Faschismus der 20er, 30er, 40er Jahre. Die bürgerliche Demokratie erweckt den Anschein, dass der Staatsapparat etwas quasi über der Gesellschaft Schwebendes sei, dass alle Gruppen der Bevölkerung, dass Mitglieder aller Klassen gleichermaßen beeinflussen, gleichermaßen daran partizipieren können. Und das bedeutet, dass auch Arbeiterinnen und Arme dieses System viel eher tragen können, weil sie den Eindruck haben, selbst wenn unpopuläre Maßnahmen beschlossen werden, selbst wenn Maßnahmen beschlossen werden, die meinem ökonomischen Interesse widersprechen, das beruht ja auf der Entscheidung der Mehrheit, das ist der Wille des Volkes statt einer abgehobenen herrschenden Klasse, die autoritär über mich drüber regiert. Aber diese Erkenntnis, dass die bürgerlich-parlamentarische Demokratie in ruhigen, in einigermaßen gut funktionierenden Normalzeiten die stabilere Herrschaftsform ist, ist keine, die der Bourgeoisie spontan und von sich aus gekommen wäre. Auch die bürgerlich-parlamentarische Demokratie in ihrer heutigen Form ist das Ergebnis revolutionärer Kämpfe. Die bürgerlich-parlamentarische Demokratie geht letztendlich zurück auf die extrem gewaltsam, extrem heftig verlaufenden Klassenkämpfe des 18. und 19. Jahrhunderts, in dem die aufstrebende, sich emanzipierende Bourgeoisie auf gewaltsame, auf revolutionäre Weise die aristokratische Klassenherrschaft gestürzt hat. Die erste bürgerlich-parlamentarische Repräsentativverfassung im modernen Sinne, die sich wirklich liest wie eine moderne Verfassung des 20. und 21. Jahrhunderts, ist die jakobinische republikanische Verfassung, die unter Robespierre 1793-94 ausgearbeitet wurde. Für die Etablierung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie mussten buchstäblich Tausende, Zehntausende Köpfe rollen. Es ist nicht so, dass das Großbürgertum, das zunächst nicht in einer demokratisch-jakobinischen Tradition stand, sondern einer girondistischen, pro-royalistischen Tradition, das sich eher gewünscht hat, in einem guten Einvernehmen mit einer konstitutionellen Monarchie zu regieren, freiwillig die parlamentarische Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht akzeptiert hätte. Und das hat auch lange gedauert nach Niederwerfung der Jakobinerherrschaft, nach der Restauration in Frankreich, bis das allgemeine Wahlrecht etwas weit Verbreitetes wurde. Zunächst hat eigentlich das Großbürgertum, die Bourgeoisie, immer eine Form von Zensuswahlrecht bevorzugt, bei dem nur die Besitzendsten, bei dem nur die reichsten 10-20% des Bürgertums wahlberechtigt waren. Dass dieses Zensuswahlrecht, diese sehr begrenzte republikanische Verfassung, schließlich umgewandelt wurde in die heutige, uns bekannte Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht für alle Erwachsenen. Das ist wiederum Ausdruck des Aufstiegs der Arbeiterklasse, der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung. Die Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts war seit der Chartistenbewegung in England der 1820er, 30er Jahre bis hin zur sozialdemokratischen Massenbewegung des späten 19. Jahrhunderts eines der Kernanliegen der Arbeiterinnenklasse. Und es ist auch in Europa und den meisten Staaten erst nach dem Ersten Weltkrieg durchgesetzt worden, einerseits revolutionär erkämpft von der sozialistischen, sozialdemokratischen Arbeiterinnenbewegung, andererseits von der Bourgeoisie schließlich furchtsam gewehrt, weil man in der parlamentarischen Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht das äußerste Zugeständnis sah, das man noch machen kann, um der sozialen Revolution den Wind aus den Segeln zu nehmen. Man hat gesehen, dass die Gewährung des allgemeinen Wahlrechts ein Mittel wäre, gegenüber der damals extrem großen, starken und revolutionär gesonnenen Arbeiterinnenbewegung guten Willen zu zeigen und trotzdem dieses System noch retten zu können. Das heißt, der Bourgeoisie, der herrschenden Klasse, ist die parlamentarische Demokratie mit allgemeinem Wahlrecht von der Arbeiterinnenbewegung abgetrotzt worden. Aber die Bourgeoisie hat, nachdem das einmal etabliert war, schließlich selbst eingesehen, dass dieses System in den meisten stabilen Perioden ihrer Klassenherrschaft dienlicher ist. Die parlamentarische Demokratie ist für das Bürgertum, für die herrschende Klasse aber trotzdem kein Fetisch. Es ist nichts, was man bedingungslos beibehält. Die parlamentarische Demokratie funktioniert gut in ruhigen Zeiten mit gut funktionierender Kapitalakkumulation, in der es keine massiven Klassenkämpfe gibt. Wenn es massive Klassenkämpfe und die Bildung einer bedrohlichen, revolutionären, kommunistischen Arbeiterinnenbewegung gibt, wie um 1930, dann schwenkt das Bürgertum wieder auf die Linie von direkteren, härteren, autoritäreren Regierungsformen um. Aber sobald die Verhältnisse sich stabilisieren, neigt das Bürgertum dazu, auch diese faschistischen, diese autoritären Herrschaftsformen langsam wieder in bürgerlich-parlamentarische umzuwandeln, sobald man es kann. Ein Fall, den ich sehr bezeichnend dafür finde, ist das frankistische Spanien, das die republikanische Linke im Bürgerkrieg besiegt hat, das all seine Oppositionellen, das die gesamte politische Opposition physisch liquidiert hat, aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den 50er Jahren trotzdem schrittweise wieder zur Etablierung begrenzter parlamentarischer Repräsentativkörperschaften übergegangen ist und nach dem Tod Francos die faschistischen Eliten schließlich auch bereit waren, die volle Restauration einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie hinzunehmen, weil sie gesehen hatten, dass der Faschismus anachronistisch geworden war in einer Zeit des Wirtschaftsbooms, in der die Klassenkämpfe sich weitgehend beruhigt hatten und man in einer parlamentarischen Demokratie eben deutlich ruhiger und sicherer regieren kann, als wenn man offen die Fratze der terroristischen Gewaltherrschaft zeigt. Das heißt, um es zusammenzufassen, die bürgerlich-parlamentarische Demokratie ist ursprünglich aus Angst vor der Arbeiterinnenbewegung, aus Angst vor den unterbürgerlichen Massen gewehrt worden. Sie erwies sich dann aber als eine besonders effiziente Herrschaftsform in zumindest ruhigen Zeiten. Ja, So erklärt sich ja auch, dass nach dem deutschen Faschismus sogar Leute aus dem Eliten-DNS-Herrschaft über Nacht quasi zu bürgerlichen Demokraten wurden. Also natürlich war das auch Opportunismus, aber da drin gibt es auch eine gewisse Kontinuität, ne? Also im Sinne von bürgerlicher Herrschaft und dem, was gerade zweckmäßig und opportun ist. Also Opportunismus ja, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sagen würde, dass das Heuchelei ist. Ich glaube, dass auch Linke sich oft die falsche Vorstellung machen, dass die herrschende Klasse, dass die wirklich führenden Ränge der herrschenden Klasse feste ideologische Überzeugungen unabhängig von den historischen Umständen hätten. Es ist durchaus so, dass die Mehrheit der faschistischen Großindustriellen der 30er, 40er Jahre wahrscheinlich in den 60er Jahren aufrichtig davon überzeugt waren, dass die BRD zu diesem Zeitpunkt jetzt das bessere, vernünftigere System ist. Ich fand gerade eine Episode sehr unterhaltsam. Ich habe vor einer Weile die Memoiren von Albert Speer gelesen, der auch darüber berichtet hat, wie im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis in den 50er, 60er Jahren die ganzen Nazi-Bonzen, die in Spandau im Gefängnis einsaßen, Zeitungsmeldungen über Hakenkreuzschmierereien in westdeutschen Städten gesehen haben. Dort dann eigentlich die Mehrheitsmeinung war, dass das lächerliche, dumme Rabauken sind, die halt die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, dass man so heute nicht mehr auftreten kann, dass es heute keinen Sinn mehr macht. Das heißt, selbst NS-Kriegsverbrecher, die in Haft einsaßen, haben eigentlich selbst eingesehen, dass der Faschismus eine historisch bedingte Herrschaftsform ist, die in einer Zeit der beruhigten Klassenkämpfe, der befriedeten Arbeiterinnenbewegung und des kulturell konjunkturellen Mega-Aufschwungs keinen Sinn mehr macht. Ja, ich fand in deinen Ausführungen eben ganz interessant, dass du noch darauf hingewiesen hast, dass einerseits das Wahlrecht in der bürgerlichen Demokratie auch ein erkämpftes Recht der Arbeiterklasse ist, aber eben auch die bürgerlichen Eliten die Zweckmäßigkeit, den Sinn darin erkannt haben. Weiterer Aspekt daran, den ich wichtig finde, ist, also ich habe schon öfter darauf hingewiesen, dass bei bürgerlichen Wahlen ja eigentlich spannender ist, was bei so einer Wahl alles nicht auf dem Wahlzettel steht. Also nicht auf dem Wahlzettel steht die Abschaffung des Kapitalismus und der Armut, der Arbeitslosigkeit und der Obdachlosigkeit, die er verursacht, also der Kapitalismus. Nicht auf dem Wahlzettel steht eine andere Art zu produzieren und zu wirtschaften, die Umwelt bewahren würde und die nachhaltig zerstört. Ja, man kann auch nicht wählen, dass Deutschland sich nicht mehr an Kriegen für Rohstoffe und Absatzmärkte beteiligt. Und die Möglichkeit, die Macht der Banken und Konzerne und Superreichen abzuschaffen, wird man ebenso vergeblich auf dem Wahlzettel suchen. Es gibt ja deshalb auch Kommunistinnen, die dazu aufrufen, die Wahlen grundsätzlich zu boykottieren oder sie nicht durch Teilnahme zu legitimieren. Also Wahlboykott habe ich jetzt auch wieder viel gesehen, irgendwie so von verschiedenen Gruppen. Was hältst du denn davon, Fabian? Also ich würde zunächst noch ein paar Worte sagen zu diesem Thema dessen, was nicht auf dem Wahlzettel steht. Es stimmt natürlich, die bürgerlich-parlamentarische Demokratie macht für die herrschende Klasse nur so lange irgendeinen Sinn, wie die bürgerliche Klassenherrschaft darin an sich nicht in Frage gestellt wird. In dem Moment, in dem im Rahmen des bürgerlichen Parlamentarismus irgendeine politische Kraft Massenwirkung erlangt, die über das bürgerlich-kapitalistische System hinausgehen will, in diesem Moment wird das Bürgertum selbst seine Anhänglichkeit an die parlamentarische Demokratie abrupt abbrechen und wieder zu irgendeiner direkteren, autoritäreren, terroristischeren Herrschaftsform zurückkehren. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass in der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie nichts auf dem Spiel steht. Bei den Wahlen geht es nicht darum, ob wir dieses System bejahen oder ablehnen. Das können wir nicht entscheiden in einer bürgerlich-parlamentarischen Wahl. Es geht aber einerseits darum, welche Fraktion des Kapitals herrschen soll und zweitens, auf welche Weise sie ihre Herrschaft ausübt. Wenn bei den bürgerlich-parlamentarischen Wahlen tatsächlich nichts auf dem Spiel stünde, würden die bürgerlichen Großparteien ja keine zig Millionen Wahlkampfbudget investieren, um bei den Wahlen gut abzuschneiden. Bei den bürgerlichen Parlamentswahlen geht es durchaus darum, welche Fraktion der herrschenden Klasse an die Fleischtöpfe des Staates und in die Verfügungsgewalt des Staatsapparates kommt. Die bürgerliche Klasse, die Bourgeoisie, ist ja kein einheitlich handelndes, homogenes Subjekt. Es gibt auch innerhalb der Bourgeoisie unterschiedliche Fraktionen, die teilweise sehr unterschiedliche ökonomische Interessen haben, die eine scharf voneinander abweichende Wirtschaftspolitik fordern können. Es macht für die Verwaltung des Kapitalismus in einem imperialistischen National statt, durchaus ein Unterschied, ob sich gerade eine Fraktion des Kapitals durchsetzt, die auf eine brutal neoliberale Kapitalismusverwaltung setzt oder auf eine keynesianisch-reformistische mit stärkerer, befriedender Einbeziehung der reformistischen Teile der Arbeiterinnenbewegung. Daraus könnte man es natürlich, wie du in deiner Frage skizziert hast, ableiten. Dieses Wahltheater, in dem es nur darum geht, welche Fraktion der herrschenden Klasse regiert, geht uns nichts an. Und das stimmt auch. Aber daraus würde ich nicht ableiten, dass ein Boykott der Wahlen sinnvoll ist. Die Wahlen sind ein Instrument, einerseits mediale Aufmerksamkeit für Revolutionäre, für linke Organisationen zu erlangen. Selbst wenn der einzige Effekt der Teilnahme einer kommunistischen Partei an den Wahlen darin bestünde, dass diese kommunistische Partei 2-3 Monate lang eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit bekommt, warum soll man sie dann nicht nutzen? Wenn man allerdings so weit ist, dass man tatsächlich eine linke Großpartei hat, die realistische Chancen hat, ins Parlament einzuziehen, dann kommt ein weiterer Effekt dazu, und zwar der, dass man das Parlament als eine Agitationsbühne nutzen kann, Opposition gegen den Regierungskurs zu fahren. Das ist der Grund, warum historisch eigentlich alle kommunistischen Parteien, wenn immer sie die finanziellen und personellen Ressourcen hatten, das Erfolgversprechen tun zu können, an Parlamentswahlen nicht nur teilgenommen haben, sondern auch ziemlich viel Energie darin investiert haben. Es ist eine sehr, sehr wertvolle agitatorische Ressource, wenn man die Möglichkeit hat, durch die Präsenz in Parlamenten seine eigene Agenda vor einem Millionenpublikum zu vertreten, die Regierung, die herrschende Klasse in ihrem eigenen Herrschaftsinstrument, in ihrem eigenen Herrschaftsforum vor der Öffentlichkeit zu denunzieren. Für die Kommunistische Partei der Weimarer Republik war es eine hohe Priorität, Leute ins Parlament zu bekommen, weil das eben die mit Abstand wirksamste mediale Massenbühne ist. Ich würde sagen, dass die Beteiligung von Linken, von Sozialisten am Spiel des bürgerlichen Parlamentarismus schädlich wird in dem Moment, in dem sie darauf schielen, dadurch in eine Koalition mit bürgerlichen Kräften zu gelangen, den Kapitalismus mitzuverwalten, dass aber die Beteiligung an diesem parlamentarischen Spiel nützlich und notwendig ist, wenn ich es als ein Instrument nutze, dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit für eine linke Opposition oder idealerweise gar eine revolutionäre Agenda zu erhalten. Ja, du hast ja gerade schon mehrmals gesagt, Fabian, also die bürgerlich-parlamentarische Demokratie ist für die Bourgeoisie sehr zweckmäßig, weil sie eben diesen Schein der Beteiligung und der Demokratie schafft bei der Bevölkerung und auch dazu dient, durchaus Teile der Arbeiterbewegung oder von oppositionellen Kräften zu integrieren in das System und unschädlich zu machen. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen auch dann die Gefahr aufgezeigt, die besteht, wenn Kommunisten oder Linke da mitmachen an bürgerlichen Wahlen oder Koalitionsregierungen mit bürgerlichen Parteien. Und es gibt ja auch eine lange Geschichte von kommunistischen Parteien, linken Parteien, die innerhalb der bürgerlichen Demokratie vereinnahmt wurden, sich entwickelt haben zu Opportunisten und ihre revolutionären Positionen aufgegeben haben nach und nach. Deswegen da die Frage, also worauf müssten Kommunisten oder Linke da besonders achten, um dem da nicht auf den Leim zu gehen und dem Opportunismus nicht zu verfallen. Naja, ich meine, die Frage, ob eine kommunistische, ob eine sozialistische Kraft reformistisch degeneriert, ist eine, die meines Erachtens jetzt gar nicht mal so stark davon abhängig ist, ob sie eine starke parlamentarische Präsenz hat oder ob es eine kurzfristige realistische Option ist, dass sie in eine Koalition gelangen könnte. Die Bereitschaft, die das Bestreben, in eine Koalition mit bürgerlichen Kräften auf Regierungsebene zu gelangen, ist normalerweise das Endstadium einer ideologischen Degeneration, einer reformistischen Abdriftung und nicht deren Beginn. Wir sehen umgekehrt, dass zum Beispiel die deutsche Sozialdemokratie des Kaiserreichs bereits eine reformistisch komplett degenerierte, eine komplett zum Burgfrieden, zur Unterstützung des Ersten Weltkriegs, zur Stützung sogar des kaiserlich-monarchischen Regimes, bereite Kraft war, zu einem Zeitpunkt, als eine Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie noch überhaupt keine Möglichkeit war. Natürlich ist es so, dass andererseits die Möglichkeit, in einem voll ausgeprägten bürgerlich-parlamentarisch-demokratischen System durch die Regierungsbeteiligung mit bürgerlichen Parteien an fette, gut bezahlte, prestigeträchtige Posten zu gelangen, eine weitere Motivation, einen weiteren Anreiz schafft für bereits in irreformistisch-ideologisch degeneriertes Fahrwasser geratene kommunistische Parteikader. Der Punkt ist aber, dass eine solche Möglichkeit gar nicht realisiert werden kann, wenn diese Partei nicht politisch bereits komplett verrottet ist. Eine Partei, die politisch nicht bereits komplett am Ende ist, wird ja gar nicht zulassen, dass irgendwelche ihrer Mitglieder als Minister eintreten mit fettbezahlten Posten in eine Koalition mit reaktionären bürgerlichen Kräften. Die Gefahr der Degeneration im bürgerlich-parlamentarischen System besteht natürlich für eine kommunistische, für eine sozialistische Kraft immer. Aber die Bereitschaft zur Regierungsbildung ist eben das letzte Stadium dieser reformistischen Degeneration, die sich auch außerhalb des Parlamentarismus entwickeln kann. Grundsätzlich erhöht die Präsenz in Parlamenten die Möglichkeit, einer Partei nach außen zu wirken in jede Richtung hin. Wenn es eine revolutionäre, wenn es eine politisch stabil gebliebene Kraft ist, dann erhöht es unwahrscheinlich die Möglichkeiten dieser Partei auf eine Massenbasis, auf die Masse der Arbeiterinnen und Armen agitatorisch einzuwirken, ihr revolutionäres Programm bekannt zu machen. Andererseits, wenn eine bereits reformistisch degenerierte Kraft ins Parlament einzieht, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Möglichkeit der parlamentarischen Präsenz nutzt, ihre reformistische Fehlvorstellung zu verbreiten. Das heißt, ich würde sagen, dass die parlamentarische Präsenz einer linken Kraft einfach die Magnitude erweitert, mit der diese linke Kraft ihr politisches Programm nach außen tragen kann. Egal, ob das jetzt ein revolutionäres oder ein reformistisch degeneriertes ist, dass die parlamentarische Präsenz an sich diese reformistische Degeneration aber noch nicht erzwingt. Es sei denn, eben eine Partei gibt bereits bei Einzug ins Parlament bekannt, dass sie ins Parlament geht, um dort Regierungsverantwortung anzustreben. Deswegen eine Partei, die das verhindern will, die parlamentarische Präsenz tatsächlich für die Propagierung eines linken, eines revolutionären Programms verwenden will, muss von Anfang an klarstellen, wir ziehen nicht ins Parlament ein, um Regierungsverantwortung zu übernehmen, um mit bürgerlichen Parteien zusammenzuarbeiten. Wir benutzen das Parlament ausschließlich als eine Bühne, um von dort aus diesen Staatsapparat und die bürgerlichen Parteien und ihre Politik zu beschimpfen, zu entlarven und offenzulegen und gleichzeitig für deren Sturz zu agitieren, was man natürlich nur bis zu einem begrenzten Maß tun kann. Denn wie wir vorhin schon angeschnitten haben, sobald eine tatsächlich revolutionäre Kraft zu einer wirksamen Massenbewegung werden wird, wird es mit der parlamentarisch-demokratischen Herrlichkeit wieder vorbei sein, das Bürgertum zu direkteren und terroristischen Herrschaftsmethoden übergehen. Ja, genau, darauf wollte ich dich auch gerade noch ansprechen. Es hat ja in der Geschichte schon einmal den Versuch gegeben, mittels eines bürgerlichen Parlaments den Kapitalismus jedenfalls mittelfristig abzuschaffen und eine sozialistische Demokratie zu entwickeln. Das war in Chile in den 70er Jahren unter Salvador Allende. Also jetzt sehr verkürzt den Prozess in Chile dargestellt, aber es ging schon über den Rahmen des Kapitalismus hinaus in der Perspektive. Und Allende wurde daraufhin mit Hilfe der CIA blutig gestürzt und eine faschistische und neoliberale Diktatur übrigens auch unter dem Diktator Pinochet wurde errichtet. Übrigens eine Diktatur, die eng mit der BRD, also der Musterdemokratie nach dem Faschismus, verbündet war und den USA natürlich. Das gilt ja für viele Kommunisten bis heute als Beispiel dafür, dass man mittels Parlamentarismus keine grundlegende Veränderung erreichen kann. Ich meine, wir sind weit davon entfernt, überhaupt so eine Kraft zu haben, die auch nur ansatzweise in Vorphasen so einer Entwicklung irgendwie kommen könnte. Aber was glaubst du, wie würde heute der deutsche Staat auf eine ähnliche Entwicklung in Deutschland reagieren? Mit Massenterror und Diktatur? Also zunächst, um noch zum Beispiel Pinochet ein paar Worte zu sagen, ich glaube, dass der Fall Pinochet eben sehr schön zeigt, dass die parlamentarische Präsenz zwar unter bestimmten Umständen für Linke der Ausgangspunkt einer revolutionären Entwicklung sein kann, dass diese revolutionäre Entwicklung aber niemals im Parlament und durch das Parlament entschieden werden kann. Man muss sich klar machen, dass die Machtbasis der bürgerlichen Klasse, dass die Machtbasis der Bourgeoisie, dass die Machtbasis der reaktionären Teile des Staatsapparates nicht im Parlament und den Gesetzen des Staates liegt. Sowohl der Parlamentarismus als auch die bestehenden Gesetze des Staates werden in dem Augenblick über Bord geworfen, in dem sie den Klasseninteressen der Bourgeoisie nicht mehr dienen. Die reale Machtbasis der herrschenden Klasse ist eine ökonomische und eine militärische. Die Klassenherrschaft eines bürgerlich-imperikapitalistischen Staates beruht nicht darauf, dass sie laut der Verfassung legal regieren können, sie beruht darauf, dass sie das Geld und die Waffen in dieser Gesellschaft haben. Solange sie das Geld und die Waffen haben, werden sie auch immer in der Lage sein, eine ihnen missliebige Regierung zu stürzen, das bürgerlich-parlamentarische Theater zu beenden und zu einer direkten terroristischen Herrschaft überzugehen. Der Fehler oder das Versäumnis Allendes bestand nun darin, dass man naiverweise darauf spekuliert hat, die herrschende Klasse in Chile würde sich darauf einlassen, wenn im Parlament nur eine prosozialistische, eine proproletarische Mehrheit herrscht, würden sie sich den Spielregeln des von ihnen selbst geschaffenen Spiels beugen. Das ist aber eine Fehlannahme. In dem Moment, in dem im Parlament es eine prosozialistische, eine proproletarische Mehrheit gibt, wird der Klassenkampf des Bürgertums der herrschenden Klasse eben komplett außerhalb und gegen das Parlament stattfinden. Wenn ich verhindern will, dass ich im darauffolgenden Jahr tot bin und meine Regierung gestürzt wird, muss ich diese Machtbasis der herrschenden Klasse außerhalb beseitigen. Das bedeutet, ich kann zwar das Parlament, ich kann einen parlamentarischen Sieg zwar als ein wirksames agitatorisches Mittel nutzen, die proletarischen Massen, meine Unterstützerbasis draußen aufzupeitschen und zu motivieren, aber dieser Kampf selbst muss draußen stattfinden. Ich brauche bewaffnete Kräfte außerhalb. Ich muss mit der Bildung von Arbeitergarden beginnen. Ich muss versuchen, die reaktionären Teile des Sicherheitsapparats zu entwaffnen und vor allem muss ich unverzüglich zur Enteignung und Verstaatlichung von Betrieben übergehen, um zu verhindern, dass die herrschende Klasse die ökonomischen Mittel hat, weiterhin einen Putsch unternehmen zu können, einen Bürgerkrieg anzetteln zu können. Das ist ja auch etwas, was man, auch wenn das eine nicht so, ich würde sagen, nicht so weit links stehende Regierung wie die Allende war, was man auch in Venezuela im Chavismus ganz gut sehen kann. Der Chavismus hat auch eine ambitionierte linke Reformpolitik auf der politischen Ebene des Staates begonnen, gleichzeitig aber die herrschende Klasse nicht als Klasse eliminiert. Man hatte in Venezuela lange Zeit die völlig paradoxe Situation, dass man einerseits zwar als eine sich in einem vagen Sinne prosozialistisch verstehende im weitesten Sinne, ich nenne es mal Arbeiterinnenregierung hatte, auch wenn es nicht vieles mit sozialistischer Demokratie zu tun hatte, aber eine Regierung hatte, die zumindest eine vage sozialistische Zielsetzung hatte, gleichzeitig aber zum die gesamte Medienwelt in der Hand reaktionärer Multimillionäre lag, die jeden Tag nonstop gegen diese Regierung gehetzt und sie ihrem Tod aufgefordert haben und gleichzeitig die herrschende Klasse mit ihrem Geld weiterhin in der Lage war, konterrevolutionäre Bestrebungen zu unterstützen, was unter anderem auch zum totalen ökonomischen Chaos geführt hat. Weil natürlich die Bourgeoisie in Venezuela alle ökonomischen Reformversuche der Chavez-Regierung unterminiert hat, um ein totales ökonomisches Chaos zu schaffen, das die Regierung destabilisiert und schließlich zu Fall bringen würde. Und wenn es ihnen gelungen wäre, hätten sie natürlich auch einen Bürgerkrieg entfesselt, die Chavez-Regierung gewaltsam gestürzt und einfach alle Sozialisten und Arbeiterinnenführer umgebracht. Das heißt, das Parlament kann der Ansatzpunkt einer revolutionären Entwicklung sein, aber diese revolutionäre Entwicklung wird zu 100% scheitern, wenn man der idealistischen Vorstellung befangen ist, dass man auf der politischen Überbauebene diesen Kampf gewinnen konnte, statt durch Vernichtung der materiellen Machtbasis der Bourgeoisie. In dem Moment, in dem man die politische Macht übernimmt, auf der parlamentarischen Ebene muss man damit beginnen, einerseits die militärische und andererseits vor allem die finanzielle Macht der Bourgeoisie zu zertrümmern, sonst wird man unterliegen. Es fällt mir gerade ein, ich glaube, es gab sogar auch einen Putschversuch, ne, 2002 gegen Chavez und... Es gab Putschversuch gegen Chavez, ja. Und das, obwohl er nur, also wirklich diese, gut, ich kann mich noch vage erinnern, jedenfalls an die Zeit danach auch so. Da haben ja sehr viele Linke auch so eine Hoffnung drauf damals projiziert, ne? Könnte so ein neues Chile sein, ne? Vorstufe Kuba oder so. Und ja, das war halt ein Zustand, in dem die Bourgeoisie nie wirklich enteignet wurde. Und ich erinnere mich auch noch an diese paradoxe Situation, dass wohl also wirklich zum Wortaufrufe gegen die Regierung Chavez täglich in der Presse kamen. Und ja, man kann eben keine Revolution machen. Ohne. Ja, schon krass, oder? Dass eigentlich, obwohl ja Chavez und die Regierung noch nicht mal das Privateigentum an sich in Frage gestellt haben, dass das anscheinend schon trotzdem zu weit ging, ne? Also die Reformen und auch die wahrscheinlich auch die außenpolitischen Positionen. Unter Chavez ging's schon relativ weit, jedenfalls in der Perspektivplanung. Es war auch viel Maulheldentum und so, ne? Und Unterstützung Kubas und so weiter. Aber ja, sogar diese zarten Versuche. Ich meine, guckt euch Syriza an. Das ist ja nun wirklich keine, in Griechenland war ja nun wirklich keine revolutionäre Regierung. Auch da wurde ja auf allen Ebenen diese Linksregierung bekämpft. Ja, und bis sie auch ziemlich degeneriert ist, muss man dazu sagen, ne? Ja, sorry, Fabian. Ich meine, selbst in einer selbst in einer sozial wirklich sehr befriedeten, imperialistischen Metropole wie der BRD, die nun wirklich nicht am Vorabend der Machtübernahme durch eine kommunistische revolutionäre Massenbewegung steht, selbst da ist eine handzahme reformistische Partei wie die Linkspartei sogar zeitweise von einem Parteienverbot bedroht gewesen. CSU-Vertreter haben tatsächlich jahrelang dafür plädiert, ein Parteiverbotsverfahren gegen die Linkspartei einzuleiten, weil sie sich teilweise Linksparteivertreter vorsichtig positiv auf die DDR und die Planwirtschaft beziehen und andererseits sie davon ausgehen, dass dort Kommunisten toleriert würden, die staatsfeindliche Bestrebungen haben. Das heißt, selbst in einer sehr stabilen Zeit wie damals in den 2000er, 90er Jahren, war selbst ein handzahmer reformistischer Kurs wie der der Linkspartei bereits genug Fantasien eines Parteienverbots einleiten zu lassen. Das zeigt halt schon, wie klein eigentlich der Rahmen politischer Gestaltung in einem der Arbeiterinnenklasse nützenden Sinne ist, der im Rahmen dieses Systems akzeptabel ist, bevor die Bourgeoisie und ihre reaktionärsten politischen Vertreter bereits darauf plädieren, diese demokratischen Freiheiten schon wieder einzuschränken. Oder man sieht es auch daran, wie viele hunderte Millionen, ich habe da mal eine unglaubliche Summe gelesen, ich will jetzt keine Zahl nennen, weil das müsste ich mit der Quelle überprüfen, aber es war eine unglaubliche Summe, die für die Delegitimierung der DDR, also auf allen Ebenen, in Unis, durch Forschungsstellen ausgegeben wird, wo man ja sagen könnte, warum hat dieser Staat, dieser stabile Kapitalismus das nötig, ne? Also auch nur jeden positiven Gedanken, der aufkommen könnte auf ein anderes sozialistisches Deutschland, den schon im Vornherein kann zu ersticken. Das zeigt, da kann man sich ungefähr ausmalen, was passieren würde, wenn wirklich mal die Gefahr besteht, aus Sicht der Herrschenden, dass hier Sozialismus vor der Tür steht, ja. Ja, und auch selbst heute gibt's ja also auch immer noch Berufsverbote in Bayern, zum Beispiel auch gegen Mitglieder der Linkspartei oder der Linksjugend Solid, ne? Also selbst dort. Ja, man könnte jetzt am Ende dieser Folge auf die Idee kommen, wir seien Antidemokraten, und Fabian hat es eingangs schon erwähnt. Es gibt in der Tat eine kleine, aber momentan relativ lautstarke Minderheit unter den Kommunisten in Deutschland, die den Begriff Demokratie als Ganzes ablehnen und ihn immer und ausschließlich mit der Herrschaft eines kapitalistischen Staates gleichsetzen. Jedenfalls auf eine Variante dieser. Wir würden dem entgegnen, also in dem Fall Paddy und ich, dass wir als Kommunisten selbstverständlich Demokraten sind. Allerdings treten wir für Demokratie ohne Kapitalismus und mit Sozialismus ein und haben als Marxisten einen anderen Demokratiebegriff. Was sagst du denn zu dieser Debatte, Fabian? Also zunächst einmal muss man sich ja klar machen, dass der Begriff Demokratie in verschiedenen Epochen und Gesellschaften schon vollkommen verschiedenartige politische Phänomene bezeichnet hat. Der Begriff der Demokratie ist entstanden in einer Gesellschaft, in der überhaupt kein Bürgertum im modernen Sinne existierte. Der Begriff Demokratie war ursprünglich die Bezeichnung der republikanischen Selbstverwaltung der Sklavenhalterklasse in den griechischen Poleis der klassischen Zeit des 5., 4., 3. Jahrhunderts vor Christus. Der Begriff der Demokratie ist später von bürgerlichen Liberalen übernommen worden, von den Jakobinern, die durchaus Liberale waren, kleinbürgerliche Liberale. Die Herrschaft Robespierres hat sich selbst bezeichnet als demokratische Diktatur, ein Begriff, der später von Lenin aufgenommen wurde, der uns heute oft paradox erscheinen mag, der aber ausdrückt, dass der Begriff Demokratie lange Zeit zwei verschiedene Dinge bezeichnete. Einerseits ein politisches System, andererseits den sozialen Inhalt einer Politik. Unter dem Begriff demokratische Politik haben sowohl die Jakobiner als auch die Bolschewiki eine Politik verstanden, die im Interesse der arbeitenden und armen Massen der Bevölkerung liegt. Eine antidemokratische Politik ist eine Politik, die gegen den Demos, gegen das einfache Volk gerichtet ist. Eine demokratische Politik ist eine Politik, die ökonomisch, sozial wie kulturell auf eine Emanzipation und Besserstellung der arbeitenden und armen zielt. In diesem Begriff war es dann noch kein Widerspruch, wenn sowohl Robespierre als auch Lenin die jakobinische oder bolschewistische Herrschaft als eine demokratische Diktatur bezeichnet haben, weil es ein Herrschaftssystem war, das gegen die entmachtete alte herrschende Klasse autoritär und diktatorisch regierte, aber mit einem Inhalt ihrer Herrschaft, der auf die Emanzipation und Besserstellung der arbeitenden und armen Massen und deren Einbeziehung in den Staatsapparat gerichtet war. Der Begriff der Demokratie ist im 20. Jahrhundert sowohl vom Bürgertum als auch von Sozialisten und Kommunisten für sich beansprucht worden. die Demokratie im bürgerlichen Sinne, wie wir sie in der westlichen Welt heute überall sehen, als die gängigste, die häufigste Herrschaftsform, ist ein reiner Überbaubegriff. Er bezeichnet ausschließlich ein formales Regierungssystem, in dem durch parlamentarische Abstimmungen entschieden wird. Sozialistinnen, Kommunistinnen haben sich aber in ihrer gesamten Geschichte ebenfalls immer als Demokraten bezeichnet und verstanden, nur dass sie auf diesen zweiten Bedeutungsgehalt des Begriffs Demokratie rekurriert haben. Für Sozialisten, für Kommunisten ist eine demokratische Herrschaft eine Herrschaft, die auf die Emanzipation und Besserstellung der Arbeiterinnen und Armen zieht, die sich in politisch formal verschiedener Form abspielen kann. Das kann sich in Form einer Rätedemokratie abspielen, wie sie in der ersten Phase der russischen Revolution etabliert wurde. Das kann sich unter bestimmten Bedingungen auch in Form von Repräsentativkörperschaften abspielen, wie wir sie in vielen realsozialistischen Staaten der 60er, 70er, 80er Jahre hatten. Das kann zeitweise auch die Form einer Parteidiktatur, eben einer demokratischen Diktatur annehmen, wie wir sie zum Beispiel im russischen Bürgerkrieg gesehen haben. Im russischen Bürgerkrieg, in dem es notwendig war, einerseits zur Niederwerfung der weißen Konterrevolution eine autoritäre Herrschaft eines relativ kleinen Kreises bolschewistischer Kader durchzusetzen, aber eine Politik, deren gesamte Zielsetzung auf die Emanzipation der Massen zielte. Das heißt, die Vorstellung, dass Demokratie einfach eine feststehende Sache bezeichnet, ist eine komplett idealistische, wirklichkeitsferne Vorstellung von Sprachentwicklung. Und es ist auch etwas, womit man sich die Möglichkeiten politischer Agitation verbaut. Denn die Masse der normalen Bevölkerung, die Masse der Arbeiterinnen und Armen in heutigen bürgerlich-parlamentarischen Staaten versteht unter dem Begriff Demokratie eben nicht die Scharlatanerie der herrschenden Klasse, die ihre Klassenherrschaft per republikanisch-demokratisch drapiert. Die Masse der Bevölkerung versteht den Begriff, eine Sache ist demokratisch, in einem vagen Sinne als eine Sache ist legitimiert durch den Mehrheitswillen. Wenn das nicht so wäre, würden wir nicht ständig Empörung darüber sehen, dass die BRD keine richtige Demokratie sei, dass das politische System, in dem wir leben, nicht wirklich demokratisch sein. Das ist ja etwas, was in dieser Vorstellung der Begriff Demokratie bezeichnet, das und das, das ist einfach so, das unterliegt keinem historischen Wandel, nicht erklärbar wäre. Die Masse der Bevölkerung hat eben mit dem Begriff der Demokratie eine Anspruchshaltung, die im bestehenden System in vielen Fällen nicht erfüllt wird. Das ist etwas, wo Linke, wo Sozialistinnen anknüpfen können und anknüpfen sollten. Leute, die sagen, wir leben ja in keiner echten Demokratie, sollte man natürlich nicht darüber belehren, nein, das stimmt nicht, du Trottel, Demokratie bedeutet bürgerliche Klassenherrschaft, sondern natürlich die Empörung, die sich darin über diese Form bürgerlicher Klassenherrschaft ausdrückt, bestärken und ihnen darlegen, was wir unter dem Begriff Demokratie verstehen, was wir unter einem politischen System verstehen, in dem die Interessen der Arbeiterinnen und Armen tatsächlich durchgesetzt werden konnten. Leute, die sich heute darüber beklagen, die BRD sei ja keine echte Demokratie, sind in ihrer großen Mehrheit keine Marxistin, keine Kommunistin, die bereit zur sozialen Revolution sind. Es sind aber Leute, die auf eine noch vage und unbewusste Weise erkennen, dass ihr eigenes Interesse mit diesem politischen System in einem Widerspruch besteht. Die Aufgabe von Sozialistinnen, von Linken besteht natürlich darin, diesen Widerspruch zu bestärken und in eine revolutionäre, eine sozialistische Richtung zu lenken. Diesen Leuten zu zeigen, dass zwar das, was heute als Parlamentar, als Demokratie bezeichnet wird, die bürgerlich-parlamentarische Demokratie, tatsächlich ein System ist, das nicht für die Durchsetzung ihrer Klasseninteressen, ihres persönlichen Interesses eingerichtet ist und dass das, was früher in einem sozialistischen Sinne als Demokratie bezeichnet wurde, zum in der Sowjetunion, in den revolutionären Kommunen der revolutionären Hochphasen etwas ist, das wir anstreben, dass der Begriff der Demokratie keinen feststehenden Inhalt hat. Der Begriff der Demokratie wandelt sich je nachdem, welche Klasse gerade ihre Herrschaft mit diesem Begriff legitimiert. Das war vom jakobinischen Kleinbürgertum über antike Slawenhalter bis zu sozialistischen Arbeiterinnenräten in der Sowjetunion der 20er Jahre schon aller möglichen Klassen. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, du hast ja auch gerade schon gesagt, dass man diesen Begriff Demokratie auch nicht verkürzen sollte auf den politischen Überbau, sondern dass es ja vor allem auch um die ökonomischen Eigentumsverhältnisse geht und dass daraus sich ja die Macht und die Herrschaft einer Klasse bildet, ne? Und deswegen, wenn wir von Demokratie reden als Kommunistinnen oder Sozialistinnen, dann wollen wir vor allem, dass die Produktionsmittel im Eigentum der Mehrheit der Bevölkerung ist und eben der Arbeiterinnenklasse, weil das eben die Grundlage ist für die Herrschaft einer Klasse über die andere, ne? Absolut, das ist ja auch ein Punkt, der in der Agitation ganz zentral sein sollte, aufzuzeigen, dass dieser demokratisch-parlamentarische Überbau, der sich selbst als demokratisch bezeichnet, der in einem bürgerlichen Sinne auch parademokratisch ist, ein Phänomen ist, das wirklich rein auf den politischen Überbau beschränkt ist, aber gar nicht die alltägliche Lebensrealität der Menschen trifft, dass in einer kapitalistischen Klassengesellschaft die Masse der lohnarbeitenden Bevölkerung tatsächlich am Arbeitsplatz in komplett despotischen Verhältnissen lebt. Die Menschen dürfen zwar alle 4 oder 5 Jahre eine Stimme an der Wahlurne darüber abgeben, welche Fraktion der herrschenden Klasse regieren soll. Sobald sie morgens ihren Arbeitsplatz betreten, leben sie aber für den Großteil des Tages in einer unumschränkten absolutistischen Diktatur. Die Realität der kapitalistischen Arbeitswelt ist ja die, dass die Masse der Bevölkerung de facto am Arbeitsplatz rechtlose Knechte sind. Die Mehrheit der Bevölkerung den Großteil des Tages damit verbringt, als Knechte Befehle einer autoritären Macht auszuüben, auf die sie keinerlei Einwirkung haben. Und das geht sogar weiter nach Feierabend, wenn sie nach Hause kommen. Wenn sie nach Hause kommen, dann leben sie in einer Wohnung, in der sie auf Gedeih und Verderb einem Immobilienkapitalisten ausgeliefert sind, der ihnen diese Wohnung vermietet, wofür sie die Hälfte ihres Einkommens abgeben müssen und der die Macht hat, sie jederzeit, wenn sie mal mit der Miete im Ausstand sind, wenn sie zu laut in der Wohnung sind, wenn sie das kaputt machen in der Wohnung, sie auf die Straße zu setzen und ihre Existenz zu vernichten. Das heißt, wir haben in der parlamentarischen Demokratie diesen frappierenden Widerspruch, dass wir ein System haben, das sich einerseits als demokratisch und freiheitlich drapiert, in dem aber in der konkreten materiellen Lebenswirklichkeit die meisten Menschen in einer despotischen Knechtschaft leben, die tendenziell schlimmer und erdrückender ist als die Knechtschaft, die zum Beispiel ein mittelalterlicher Feudalbauer erlebt hat. Okay, wir haben ein bisschen Ordnung in die Debatte gebracht. Bald sind Bundestagswahlen. Ihr wisst jetzt, wie ihr diese Veranstaltung einzuschätzen habt. Und wir bedanken uns ganz herzlich mal wieder bei Fabian Lehr. Wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder hier. Und danke erstmal an Paddy und an Fabian. Ciao. Danke für die Einladung und wer will, kann ja mal auf meinem Kanal schauen. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch eine eigene Folge zum Demokratiebegriff machen, falls sich das jemand mal da ausführlicher anschauen will. Ja, von mir danke und noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ja schon eine Folge gemacht, Fabian, du und ich, ich glaube vor 1-2 Jahren, wo es auch um den Demokratiebegriff ging bei uns. Genau, wer da nochmal einsteigen möchte, auch tiefer, der kann sich gerne die Folge auch nochmal anhören. Ist auch sehr empfehlenswert. Aber an der Stelle von mir danke und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.